Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Januar 1866. Sansibar. Als der englische Afrikaforscher und Missionar David Livingstone auf der palmenreichen, fruchtbaren, grünen Insel vor der ostafrikanischen Küste an Land geht, beginnt er sofort mit den Vorbereitungen für seine neue Expedition. Sansibar ist zu der Zeit das wichtigste Handelszentrum des Indischen Ozeans. Von hier werden Waren aus Afrika in alle Welt verschifft. Gewürze, Elfenbein, Sklaven. Livingstone stellt eine Karawane aus Lasttieren zusammen, heuert Träger an und versorgt sich mit Vorräten. Eine gewaltige Forschungsaufgabe liegt vor ihm. 2 Jahre, so meint er, wird er unterwegs sein. Seine Expedition wird ihn in das unbekannte Innere des afrikanischen Kontinents führen. Er kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Jetzt, wo ich im Begriff bin, eine neue Reise ins Innere Afrikas anzutreten, fühle ich mich neu belebt. Schon das Vergnügen, in einem wilden, unerforschten Land zu reisen, ist sehr groß. Meistens haben wir das spannende Gefühl, dass in der Ferne Gefahren durch Menschen oder Tiere drohen. Unerforschtes Land. David Livingstone soll im Auftrag der Königlichen Geographischen Gesellschaft Londons, der Royal Geographical Society, ein jahrtausendealtes Rätsel der Menschheit lösen. Herausfinden, wo die Quellen des Nils sind. Gelingt ihm das, dann zählt er zu den größten Entdeckern aller Zeiten. Der Nil ist mit 6671 Kilometern der längste Strom der Erde. Er hat 2 Quellflüsse, den blauen und den weißen Nil. Der weiße Nil, der längere der beiden Quellflüsse, ist das Ziel von Livingstons Expedition. Sein Ursprung liegt tief im Herzen Afrikas. Wo genau, kann zu diesem Zeitpunkt niemand sagen. Schon im Altertum interessierten sich die Menschen des Mittelmeerraums für die Quellen des Nils. Sie sahen die vollen Kornkammern Ägyptens, bemerkten den Wohlstand, den der Nil dem Land durch seine jährlichen Überschwemmungen bescherte. Der fruchtbare Nilschlamm, der auf den Feldern blieb, wenn sich das Wasser zurückzog, ermöglichte den Ägyptern Jahr für Jahr fantastische Ernten. Die Kultur, die durch diesen Reichtum erblühen konnte, versetzt uns noch heute in Staunen. Die Pyramiden, die Tempel, das Gold der Pharaonen. Diesen Fluss, seine Quelle ergründen, davon träumte bereits der Grieche Herodot. Im Jahr 4060 vor Christus reiste er stromaufwärts. Beim ersten Katarakt bei Assuan endete seine Reise. Die Stromschnellen des Nils wirbelten mit unvorstellbarer Wucht zwischen spitzen und nur schwer überschaubaren Felsklippen hindurch, manchmal auf einer Länge von 100 Kilometern. Keine Chance, dort mit dem Schiff durchzufahren. Herodot war nicht lebensmüde. Er kehrte um. Andere wagten sich weiter vor. Sie umgingen die Stromschnellen, trugen ihre Schiffe und ihr ganzes Gepäck über Land, bis der Fluss wieder befahrbar wurde. Wie viele Menschen auf der Suche nach den Quellen des Nils ihr Leben ließen, das kann heute niemand mehr sagen. Wer nicht durch Krankheiten umkam, in den reißenden Stromschnellen des Nils unterging, von den Pfeilen kriegerischer Einheimischer tödlich getroffen zusammenbrach, von wilden Tieren angefallen wurde oder vor Erschöpfung starb, der schaffte es vielleicht noch, sich bis zu den ausgedehnten Sumpfgebieten im heutigen Sudan durchzuschlagen, dem Sud. Aber weiter kam niemand. Sud ist das arabische Wort für Hindernis. Der Sud ist ein Himmel für Moskitos und eine feuchte, sumpfige, schilfbewachsene Hölle für Menschen. Krankheiten, feindlich gesinnte Stämme, ein unmenschliches Klima und überall riesige, schwarze, dichte Wolken von hungrigen Moskitos. Hier machten auch die Soldaten des römischen Kaisers Nero kehrt, die sich im ersten Jahrhundert nach Christus auf die Suche nach den Quellen des Nils gemacht hatten. Im alten Rom wurde die Suche nach den Quellen des Nils zum Sprichwort für eine Sache, die völlig aussichtslos war. Caput Nili Querare, sagte man dann. Da fragst du mich nach den Quellen des Nils, heißt das grob übersetzt. Frag mich was Leichteres. Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde eine erste Karte vom Nil angefertigt. Ein griechischer Kaufmann namens Diogenes, der im Inneren Afrikas Handel betrieb, hatte berichtet, der Nil entspringe den Mondbergen, einer schneebedeckten Bergkette, die zwischen zwei Seen liege. Mehr an Hinweisen hat David Livingston 1700 Jahre später nicht zur Verfügung, als er sich auf die Suche nach diesen unbekannten Bergen macht. David Livingston glaubt an seinen Erfolg. Es ist bereits seine dritte Forschungsreise auf dem afrikanischen Kontinent. Livingston ist ein sehr frommer Mensch. Sein Glaube scheint ihm unerschöpfliche Lebenskraft zu geben. Er wird nicht aufgeben, bevor er nicht am Ziel angelangt ist. Nie, niemals. Mit 6 Kamelen, 3 Büffeln mit einem Kalb, 2 Maultieren, 4 Eseln und seinen Trägern dampft Livingston zunächst mit einem Schiff von Sansibar aus 500 Kilometer nach Süden. Livingston will mit seiner 60 Mann starken Karawane entlang des Flusses Ruvuma bis zum Nyassasee marschieren und sich von da weiter Richtung Norden zum Tanganyika-See durchschlagen. Irgendwo im Einzugsbereich dieses Sees vermutet er die Nilquelle. An der von Büschen, Bambus und Dattelpalmen umwucherten Ruvuma-Mündung geht er mit seiner Karawane an Land. Es dämmert bereits. Tausende von Grillen empfangen sie mit durchdringendem Zirpen. Die Reise ins Innere des dunklen Kontinents beginnt. Als wir den Marsch antraten, fanden wir den Dschungel so undurchdringlich, dass meine Leute allen Mut verloren. Die Bäume sind von einem Knäuel von Klettergewächsen umwuchert, die sich wie Schiffstaue von Baum zu Baum winden. Sie stehen außerordentlich dicht gedrängt und es kostet schwere Arbeit, durchzubrechen. Stachelgewächse mit bedrohlich scharfen Dornen, eng verschlungen, undurchdringlich. Andere Kletterpflanzen, die sich 40 Meter in alle Himmelsrichtungen gleichzeitig ausbreiten. Zäh, widerspenstig. Mit bloßen Händen kann man sie nicht zerreißen. Männer vom Stamme der Makonde schlagen mit Hilfe von Äxten einen schmalen Pfad durch den Urwald. Im Urwald, der von der Feuchtigkeit des Indischen Ozeans getränkt wird, gaben mir die dunstige, erstickende Atmosphäre und die sumpfige, üppige Vegetation ein Gefühl, als kämpfte ich hier ums Dasein. Livingston ist 53 Jahre alt, als er diese Reise antritt. Man sieht dem zierlichen, zuweilen stotternden Mann mit dem braunen Schnauzbart nicht gleich auf dem ersten Blick an, wie viel Zähigkeit und Tapferkeit in ihm steckt. Er bewegt sich zuweilen merkwürdig ungelenk. Seit einem Löwenangriff während seines ersten Aufenthaltes in Afrika, bei dem sich ein Löwe in seinen Arm verbiss und das Oberarmgelenk zersplitterte, ist sein linker Arm unbrauchbar. Bescheidenheit, Wahrheitsliebe, Versöhnlichkeit und Güte gehören zu seinen Hauptcharaktereigenschaften. Gleich zu Beginn des Marsches zeigt sich, dass er keine gute Hand bei der Auswahl seiner Träger hatte. Besonders die Inder, die Sepoys, erweisen sich als unzuverlässig. Sie überladen die Lasttiere, um selbst nichts tragen zu müssen, und richten die Tiere damit zugrunde. Gestern überraschte ich einen Sepoy dabei, wie ein Kamel, das auf dem schmalen Weg nicht vorwärts kam, mit einem armdicken Prügel schlug. Heute kann sich das Tier nicht mehr bewegen. Diese Leute taugen gar nichts. Sie wollen auch nicht arbeiten. Und die kleinste Blase am Fuß ist ihnen Grund genug, tagelang untätig herumzulungern. Die Inder hören nicht auf, die Tiere zu misshandeln. Bald sind die Kamele von frischen, blutenden Wunden und von eitrigen Geschwüren übersät. Nach und nach sterben ihnen die Tiere weg. Die Expedition kommt nur noch im Schneckentempo voran. 6 Kilometer am Tag. Mehr ist nicht drin, seit sie alles selbst tragen müssen. Die Sepoys sind ein Fehlgriff. Sie sind ein schwerer Hemmschuh für uns und von gar keinem Nutzen. Die Inder halten Livingstons Güte für Schwäche und zeigen keinerlei Disziplin. Livingston müsste mit unerbittlicher Härte, mit Peitschenhieben und Fußtritten gegen diese Leute vorgehen, so wie es all die anderen Weißen zu der Zeit in Afrika tun. Dann hätten sie Respekt vor ihm. Livingston ist das verhasst. Erst als einer der Inder, ein Mann namens Pirim, seine Expeditionslasten einfach wegwirft, um weniger tragen zu müssen. Als die Inder versuchen, die anderen Teilnehmer zur Meuterei gegen Livingston aufzuhetzen, weil sie lieber umkehren wollen. Erst als sie ihm bei jeder seiner Anordnungen den Gehorsam verweigern. Da schlägt er schweren Herzens doch zu. Er befürchtet, dass seine Karawane sonst untergeht. Ich gab Perim und dem anderen ein paar scharfe Hiebe mit einem Rohrstock. Aber ich fühlte, dass ich mich dadurch erniedrigte und nahm mir vor, die Strafe nicht wieder selbst zu vollstrecken. Auch mit seinen anderen Trägern, den 10 Männern, die von der Johanna-Insel stammen, die etwa 800 Kilometer südlich von Sansibar vor der Küste Ostafrikas liegt, gibt es Ärger. Sie stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Selbst vor Livingstons persönlichen Sachen machen sie nicht Halt. Nur auf seine beiden Diener Chuma und Susie kann er sich verlassen. Sie verehren den Forscher, lieben ihn wie einen Vater. Livingston hat Chuma als Kind aus der Sklaverei befreit. Zum Glück sind die Eingeborenen, denen sie begegnen, freundlich. Auch wenn sie durch die Tätowierungen und ihre abgefeilten Spitzenzähne gefährlich aussehen. Die Karawane kann Lebensmittel gegen Stoffe eintauschen. Honig ist billig. Für einen 4,5 Liter Topf bezahlt Livingston lediglich mit einem knapp 2x2 Meter großen Stofftuch aus Kattun, aus Baumwolle. Manchmal bekommen sie auch etwas zu essen geschenkt, Mehl oder Hühner, auch mal einen Korb mit Reis. Anfang Mai verlassen sie den Urwald. Da wird es schwieriger, Nahrungsmittel zu besorgen. Das Gebiet, durch das sie ziehen, leidet unter einer Dürre. Das Gras ist welk und gelb, die Bäche ausgetrocknet. Die Eingeborenen haben selbst kaum etwas zu essen. Die Träger sind fast ohnmächtig vor Hunger. Nichts aufzutreiben. Das Land ist furchtbar dürr. Nichts wächst hier als Mimosen und eine stachelige Akazienart. Nur noch kurze Märsche sind möglich. Livingston hat auch deshalb so große Schwierigkeiten, Lebensmittel aufzutreiben, weil er sich auf dem Revier arabischer Sklavenhändler bewegt. Die Eingeborenen, die hier leben, haben von den Sklavenhändlern Gewehre und Munition, Glasperlen und schöne Kleider im Überfluss bekommen. Livingstons Kattunstoff hat seinen Reiz im Tauschgeschäft verloren. Bald kann der Engländer täglich nur noch eine Handvoll Korn an die Männer ausgeben. Überall stößt Livingston auf Spuren der skrupellosen Menschenhändler. Heute stießen wir auf eine Frau, die erwürgt und an einen Baum gebunden war. Sie war tot. Wir erfuhren von den Eingeborenen, dass die Unglückliche beim Sklaventransport mit den anderen nicht Schritt halten konnte und von ihren Herren getötet wurde, damit sie nicht Eigentum eines anderen würde, der sie zufällig am Wege fände. Ich muss hier bemerken, dass wir des Öfteren auf Sklaven stießen, die auf diese Art an Bäume gebunden waren. Andere wieder fanden wir erstochen oder erschossen, in ihrem Blute liegen. Livingston hasst die Sklaverei aus tiefster Seele. Wo es nur geht, befreit er gefangene Sklaven oder kauft sie frei. Der Handel auf den Sklavenmärkten, auf denen Hunderte, manchmal Tausende von Eingeborenen verschachert werden, erfüllt ihn mit Ekel. Die Käufer prüfen das Gebiss, heben die Kleider hoch, um die Beine zu prüfen, werfen wohl auch einen Stock fort, den dann der Sklave zurückholen muss. Mit Gekreisch und Geschrei werden Preise ausgerufen. Zeit seines Lebens setzt Livingston sich dafür ein, dass die Sklaverei verboten wird. Durch seine schockierenden Berichte von Gräueltaten, die er in Afrika mit eigenen Augen gesehen hat, rüttelt er Politiker auf. Durch Livingstons Berichte erwacht in Europa erstmals Interesse an Afrika. Unermüdlich spricht Livingston auf seinen Reisen mit den Eingeborenen, versucht die Häuptlinge zu überzeugen, ihre Stammesangehörigen nicht länger für eine Handvoll Glasperlen und ein paar schöne Kleider an die arabischen Händler zu verscherbeln. Dieses Ziel, die Abschaffung der Sklaverei, ist für Livingston weit wichtiger als seine Entdeckungen. Wenn der Sklavenhandel an der Ostküste unterdrückt werden könnte, würde ich das als eine größere Errungenschaft ansehen als die Entdeckung aller Quellen zusammen. Mühselig kommt die Karawane voran. Die Quelle des längsten Stroms der Erde ist noch in weiter Ferne. Nachts muss das Lager gut bewacht werden. Räuberbanden durchstreifen das Gebiet. Aber auch wilde Tiere sind eine Gefahr. Wilde Gegend rings um den Berg Lesiru. Viele Löwen, deren Gebrüll wir hören. Einer mit besonders heiserer Stimme widmete uns eine lange Serenade. Aber dabei blieb es auch. Der Ärger mit den Indern, den Sepoys, reißt nicht ab. Sie lassen sich zurückfallen, töten den einzigen jungen Büffel, der mit der Karawane zieht, und teilen das Fleisch allein unter sich auf. Die anderen Hungrigen gehen leer aus. In dem Dorf des Häuptlings Mataka entlässt Livingston die Sepoys endlich aus seinen Diensten. Er atmet auf. Der Rest der Karawane kommt jetzt viel besser voran. Nach 10 Tagen erreicht er den Nyassa-See, den er bereits auf einer vorangegangenen Reise erforscht hat. Wir erreichten das Ufer des Nyassa. Mir schien, als ob ich in eine alte Heimat zurückkehre, die ich nicht wiederzusehen gehofft hatte. Und welches Vergnügen war es, sich in dem köstlichen Wasser zu baden. Hirse, Flusspferdfleisch, frischen Fisch und sogar Milch können Sie im Gebiet des Nyassa-Sees erwerben. Der Mangel hat ein Ende. Sie marschieren am Westufer des Nyassa-Sees auf ihr Ziel zu. Ein Vogel, den die Eingeborenen Namtambue nennen, erfreut den Forscher durch seinen Gesang. Dann kündigen sich neue Gefahren an. Es ist der 26. September 1866. Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Livingston an der Ruvuma-Mündung seine Wanderung begann. Sie treffen auf einen restlos erschöpften Araber, der ihnen von einem grausigen Gemetzel durch den Stamm der kriegerischen Masitu berichtet. 44 Männer seiner Karawane seien getötet worden. Er sei der einzige Überlebende. Dem Mann ist die Todesangst noch ins Gesicht geschrieben. Livingstons Leuten, besonders den Trägern, die von der Johanna-Insel stammen, fährt der Schreck in die Glieder. Sie weigern sich, auch nur noch einen Schritt weiter zu gehen. Und das Nächste, was die Weltöffentlichkeit dann erfährt, ist, dass Livingston tot ist. Erschlagen von den Masitus, brutal niedergemetzelt während eines hinterhältigen Angriffs. Es sind die Männer von der Johanna-Insel, die zurückgekehrt nach Sansibar die traurige Nachricht überbringen. Sie berichten, sie hätten noch am Abend des blutigen Angriffs die Leiche des Forschers begraben. In seinem Nacken habe er eine riesige, klaffende Wunde gehabt, die von einer Axt stamme. Die Nachrichtenüberbringer verlangen vom britischen Konsulat den Lohn, den Livingston ihnen nicht mehr auszahlen konnte. Alle ausländischen Schiffe im Hafen von Sansibar zeigen Trauerbeflaggung. In der Londoner Times erscheint ein Nachruf auf den, wie es heißt, furchtlosesten und vortrefflichsten Entdecker, den es je gab. Livingston tot? Nie und nimmer. Ein Mann namens Edward Young hat Livingston auf seiner vorangegangenen Reise entlang des Sambesi-Flusses begleitet. Er mag nicht an Livingstons Tod glauben. Er kennt die Männer von der Johanna-Insel, die Livingston auch auf der letzten Reise als Träger gedient haben, persönlich und weiß, dass sie Diebe und Lügner sind. Und er kennt Livingston. Der ist zäh. Den bringt man so leicht nicht um. Yang begibt sich im August 1867, fast ein Jahr nachdem die Johanna Insulana Livingston begraben haben wollen, mit einer Suchexpedition unter größten Mühen an den Yassasee und befragt dort die Eingeborenen. Von ihnen ersteht er Gegenstände, die Livingston bei ihnen erst kürzlich gegen Lebensmittel eingetauscht hat. Sein Gebetbuch, sein Rasiermesser, ein Löffel. Alles deutet darauf hin, dass Livingston noch lebt. Nur wohin er gegangen ist, kann keiner sagen. Yang erfährt, dass die Gebiete nördlich des Nyassasees gänzlich von den Masitu zerstört worden sind. Die Dörfer verbrannt, die Menschen erschlagen. Das ist genau die Gegend, in der Livingston zuletzt gesehen wurde. Edward Yang wagt es nicht, Livingston dorthin zu folgen. Er beschließt, umzukehren. In England zeigt er den Männern der Königlich-Geographischen Gesellschaft seine Beweise. Livingston ist nicht tot, er ist verschollen, hofft man jetzt in England. Verschluckt von den Urwäldern eines Gebietes, von dem keine Landkarte existiert. Wahrscheinlich ist, das muss man wohl annehmen, dass er große Not leidet. Sonst hätte er nicht für eine Handvoll Essen sein Gebetbuch hergegeben. Lassen wir für einen Moment im Dunkeln, wie es Livingston im Weiteren erging. Mich interessiert, was Menschen heute erleben, wenn sie sich auf die Reise zu den Quellen des Nils machen. Im Internet habe ich eine erstaunliche Geschichte gelesen. Ein Team aus Neuseeländern und einem Engländer sei in einer 80-tägigen Expedition dem Lauf des Nils von der Mündung im Mittelmeer bis zu seiner Quelle gefolgt. Mit Booten. Die letzten 7 Tage schlugen sie sich mit Macheten durch den Dschungel und warteten durch das Flusswasser, weil es anders gar nicht mehr ging. Kurz entschlossen fliege ich nach London, um Neil MacGregor, den englischen Leiter der Expedition, nach seinen Erlebnissen zu befragen. Seit Herodot weiß man eigentlich, dass man mit normalen Booten auf dem Nil in den zahllosen Stromschnellen Schiffbruch erleidet. Das Team von Neil MacGregor, 3 Männer, 3 Boote, versuchten es mit Zapcats, ausgesprochen kraftvollen, sehr leichten, weil aufblasbaren, 4 Meter langen Motorrennbooten auf 2 Kufen, mit denen man die Stromschnellen einfach hochfahren kann. Das heißt, einfach ist es eigentlich ganz und gar nicht. Es war eine große Herausforderung, die Boote zu fahren. 7,000 kilometers worth of driving these things, we're now very good. Nach 7,000 Kilometern auf diesen Dingern sind wir jetzt ziemlich gut darin. It wasn't without its pain, because the boats are very. Wir haben viel Erfahrung gesammelt, aber wir mussten auch dafür bezahlen. You just fall out. You get thrown out of the boat. Die Boote reagieren sehr leichtgängig. Wenn man zu plötzlich abbiegt, dann fliegt man raus. Man wird regelrecht rausgeschmissen. An einem Tag gab es mal insgesamt 5 Rausschmisse. And as we got more and more experienced, we had less and less accidents, but sometimes the boats, particularly in the rapids in Uganda. Je erfahrener wir wurden, desto weniger Unfälle gab es. Aber speziell die Stromschnellen in Uganda, die waren so unbändig und wild, dass sich die Boote überschlugen und wir uns im Wasser wiederfanden. Ended up flipping upside down. So we obviously ended up in the water because of that. Scharfkantige Felsklippen, gefährliche Strudel, wirbelndes Wasser. Der Engländer Neil MacGregor weiß, er kann sich auf die beiden Neuseeländer, die Kiwis, wie er sie nennt, Cam McLee und Gus McIntyre, verlassen. Sie kennen sich schon lange, sie verstehen sich blendend. Alle 3 haben längere Zeit in Afrika gelebt und lieben den Kontinent und seine Menschen. Alle 3 sind exzellente Bootsführer, erfahren im Wildwasser. Sie wissen, sie werden die Expedition gemeinsam durchziehen, egal was für Schwierigkeiten auf sie zukommen, egal wie anstrengend es wird. Alle 3 sind Sportler. Aber vor dieser Expedition haben sie besonders hart trainiert. It was going to be very tough. Uns war klar, dass es sehr hart wird. I think if you're physically fit, you're mentally fit. Wenn man körperlich fit ist, dann ist man auch geistig, mental fit. Und wenn man mental fit ist, dann ist man aufmerksam und kann viel leichter durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Wir mussten also sehr fit sein. Ich treffe Neil MacGregor in Südengland, in einem Ort namens Butler's Heart. Er liegt in einem Naturschutzgebiet und Neil MacGregor wohnt mit seiner Familie ganz in der Nähe. Neil MacGregor ist sehr höflich. Gerade so, wie man es von einem Engländer erwartet. Bei einer Tasse dampfendem englischen Tee antwortet der sportliche Mann konzentriert und ernst auf meine Fragen. Manchmal lächelt er. Nicht so häufig. Aber wenn, dann spürt man, wie gern er die Reise zu den Quellen des Nils gemacht hat, was für ein außergewöhnliches Erlebnis diese Reise war. Neil ist ein Mensch, der sich hohe Ziele steckt, der Sachen anstrebt, die fast unmöglich sind, der Spaß hat, wirklich knifflige Dinge zum Funktionieren zu bringen. Er weiß bereits im Vorfeld, dass manche der Stromschnellen so gefährlich sind, dass man sie selbst mit den Rennbooten nicht durchfahren kann. Wie überwindet er nur diese Hindernisse, auch die gewaltigen Wasserfälle? Ihm kommt die Idee, sein Boot zu einem Flugboot umzurüsten, um gegebenenfalls einfach über die Hindernisse, Stromschnellen und Wasserfälle, hinwegzufliegen. Er findet eine italienische Firma, die solche Flugboote vertreibt. In Schweden erwirbt er die Fluglizenz und übt in zahllosen Flugstunden, über dem Wasser zu fliegen, um Erfahrungen damit zu sammeln. In Afrika stellt er dann zufrieden fest, dass alles genauso klappt, wie er es sich ausgerechnet hat. And it was very successful. I did 16 flights to get all the equipment up over the Murchison Falls. Das war sehr erfolgreich. Ich bin 16 Mal über die Murchison-Wasserfälle geflogen und das war ungeheuer faszinierend. Allein die Wasserfälle aus der Luft zu sehen. The flying conditions were always going to be dangerous. Das einzige Problem war, dass es jedes Mal sehr gefährlich war. Die heiße Luft, die vom Land hochströmte, schaffte ausgesprochen schwierige, unstabile Flugbedingungen. For proper easy and enjoyable flying was at first light about 6 o'clock in the morning. Nur zwischen 6 und halb 8 Uhr morgens waren die Luftverhältnisse so, dass man die Flüge auch genießen konnte. Danach wurde es richtig gefährlich. And consequently dangerous to fly. Während der Fahrt stromaufwärts gehen sie einmal am Tag an Land, um die Boote neu aufzutanken. Dann kommt es meist zu riesigen Menschenaufläufen. It was very funny. A lot of some of the children just looked at us as if we were aliens. Es war sehr lustig. Manche Kinder guckten uns an, als seien wir Außerirdische. Sie saßen in Einbäumen und als sie uns hörten und näher kommen sahen, sprangen alle aus ihren Einbäumen, ließen das Boot einfach zurück und schwammen an Land. Too interested in what we were doing, and so we would literally have to erect a rope barrier around the boat. Manchmal interessierten sich Massen von Leuten dafür, was wir so trieben. Wir mussten eine Barriere auf Seilen um unsere Boote herum errichten, um die Leute auf Abstand zu halten. Manchmal tauchten 500 bis 1000 Leute auf und blieben dann bis in die Nacht hinein, um uns zuzusehen und zu verstehen, was sie da zu sehen bekamen. Believe what their eyes were telling them was in front of them. Während der Vorbereitung hat Neil McGregor sämtliches Kartenmaterial studiert, was es vom Nil und von seinem Quellgebiet gibt, und mit Satellitenbildern des riesigen Stroms verglichen. Mit der Zeit stellt er Ungereimtheiten auf den offiziellen Karten fest. Er hält es am Ende für möglich, dass die Quelle des Nils an ganz anderer Stelle liegt, als in den Karten steht. When we decided to do the expedition, we certainly, you know, we weren't questioning the length of the Nile, we weren't questioning where the longest source was, because it was fact. Als wir uns dafür entschieden, die Expedition zu machen, haben wir weder die Länge des Nils in Frage gestellt, noch die Position der am weitesten von der Mündung entfernten Quelle. Aber als wir recherchierten und uns die Karten genau ansahen, fing ich an, mich zu fragen, ob das alles stimmen konnte. Wenn ich aber zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, die Quelle ist an der verkehrten Stelle und ich glaube, jemand hat auch die Länge des Nils falsch berechnet, dann wäre ich bestimmt ausgelacht worden. Dann musste ich mich an Ort und Stelle umsehen. Aber als wir losfuhren, ahnten wir bereits, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gab, dass die Quelle ganz woanders liegt. Die drei Männer genießen die Expedition in vollen Zügen. Bei durchschnittlich 40 Stundenkilometern Fahrtgeschwindigkeit verschafft ihnen der Fahrtwind eine angenehme Kühlung. Die Gluthitze Afrikas ist auf diese Weise gut auszuhalten. Sie kommen schneller voran als erwartet. Wo wird die Reise enden? Wo wird die Quelle am Ende sein? Sie sind gespannt. It was enormous fun. It was really, there was not a moment where I thought, this is boring, this is, you know, this is tedious. Es hat unglaublich viel Spaß gebracht. Es gab nicht einen Moment, an dem ich gedacht hätte, das ist langweilig und eintönig und ich will das gar nicht machen. So there wasn't a moment to think, Jede Biegung des Flusses eröffnete eine neue Herausforderung, einen neuen Blick, neue Geräusche und neue Menschen. Es war einfach nur toll. Natürlich war es auch anstrengend, aber bei Dämmerung verzogen wir uns in unsere Zelte. Entlang des Äquators wird es zwischen 6:30 und 7:00 abends bereits dunkel. Und es wird erst am nächsten Morgen zwischen 6 und 6:30 wieder hell. Man hat 12 Stunden Dunkelheit und 12 Stunden Licht. Und wir mussten uns in den Zelten aufhalten, weil wir sonst von den Moskitos aufgefressen worden wären. Auf diese Weise bekamen wir viel Schlaf, sogar erstaunlich viel. Aber den brauchten wir auch. Besonders blutrünstig und gefräßig sind die Moskitos im Sud, in den sudanesischen Sümpfen, dem großen Hindernis. McGregor kommt es so vor, als hätten sich die Moskitos dort zum letzten Mal an den Soldaten des römischen Kaisers Nero so richtig satt gegessen. And they managed to force their way through our mosquito nets. Sie schafften es sogar, durch unsere Moskitonetze durchzukommen. Nicht etwa, weil die Netze zu große Löcher hatten. Die Moskitos waren 3 Mann stark, und während der erste vorne versuchte, durch das Netz zu kommen, drängten die anderen ihn mit Gewalt von hinten, bis er tot war. Und manchmal schafften wir es einfach nicht, sie mit unseren Netzen draußen zu halten. Morgens fanden wir tote Moskitos an unseren Zelten und am Boot, gestorben an Erschöpfung bei dem Versuch, uns zu erwischen. Oft wurden wir bei lebendigem Leib aufgefressen. Das war ganz schön gemein. Aber auch den Sud durchfahren sie unbeschadet. Nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass sie auf dieser Reise Probleme bekommen würden, mit denen sie nicht umgehen können. Zum ersten Mal herrscht in allen 5 afrikanischen Ländern, durch die sie kommen, Friede oder zumindest Waffenruhe. Dieses offene Zeitfenster, bevor es, was voraussehbar ist, zum nächsten bewaffneten Konflikt in einem der Länder kommt, wollen sie nutzen. Die gesamte Länge des Nils befahren, von der Mündung bis zur Quelle. Und dann geht völlig unerwartet so ziemlich alles schief, was schiefgehen kann. Es ist der 53. Tag der Reise. Sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt in Uganda, ganz in der Nähe der Murchison-Wasserfälle im Murchison Falls Nationalpark. Vor ihnen liegt ein gefährliches Wegstück mit besonders heimtückischen Stromschnellen, die dicht aufeinander folgen. Es wird beschlossen, dass Neil mit der ganzen technischen Ausrüstung, den Laptops beispielsweise, vorausfliegt und an einer genau bezeichneten Stelle auf die beiden anderen wartet. Neil ist der Einzige im Team, der fliegen kann. Als die beiden Kiwis nach 3 Stunden immer noch nicht nachgekommen sind, eigentlich hätten sie nicht länger als eine halbe Stunde für die Strecke brauchen dürfen, macht sich Neil mit dem Flugboot auf die Suche nach ihnen. Er findet sie auf einem Felsen in der Mitte einer Stromschnelle und es ist offensichtlich, dass sie Probleme mit ihren Booten haben. Neil kann an dieser Stelle nicht landen. Der Fluss wimmelt von Krokodilen und Flusspferden. Er versucht den beiden Neuseeländern mit Zeichen klarzumachen, dass sie ihm über Funk erklären, was los ist und wie lange es dauern wird, bis sie die Boote wieder klar haben. Aber Cam und Garth verstehen nicht, was er von ihnen möchte. Sie basteln weiter an ihrem Boot rum. So, I decided to fly around again and try and talk to them again and tell them to speak to me. Ich flog noch einmal um sie herum und versuchte sie dazu zu bringen, mir zu erklären, was los war. Ich flog sehr niedrig und habe mich nicht richtig auf das Fliegen konzentriert. Und als ich hochsah, bemerkte ich lauter Bäume, über die ich nicht mehr schaffte, rüberzufliegen. Als nächstes streifte mein linker Flügel einen Baum. Das Flugzeug überschlug sich und crashte kopfüber auf eine Sandbank im Nil. Also, das Flugzeug ist Schrott, die ganze Ausrüstung liegt 5 Kilometer stromaufwärts, eines der Boote, das sich in der Stromschnelle überschlagen hat, ist fahruntüchtig, muss aufwendig repariert werden. Und Neil ist verletzt. Er blutet, er hat Schnitte im Gesicht, er hat sich auch am Auspuffrohr verbrannt und sein linkes Bein schmerzt wie verrückt. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass es gebrochen ist. Wir hatten nicht vor, deswegen aufzugeben. Das gebrochene Bein sollte uns nicht stoppen. Die einzige Möglichkeit, das Stück mit den gefährlichen Stromschnellen zu passieren, ist der Landweg. Cal McLee hat einen Bekannten, Steve Willis, der in der Nähe ein Hotel für Rucksackreisende betreibt. Den ruft er an und er kommt mit afrikanischen Helfern, um die Männer, ihre Boote und ihre Ausrüstung stromaufwärts zu befördern, dorthin, wo der Fluss wieder ruhiger fließt. Während die Afrikaner noch das restliche Zeug auf Autos verladen, fährt das Team mit Steve Willis schon mal los. Steve Willis erwähnt, dass es in der letzten Zeit in diesem Gebiet öfter mal Probleme mit Rebellen gegeben hätte. Klar weiß Neil MacGregor, dass in Uganda immer mal wieder der Bürgerkrieg aufflackert. Rebellen wollen die Regierung stürzen und haben eine ganze Armee aufgestellt, um selbst an die Macht zu kommen. Sie überziehen das Land mit Schrecken und Terror. Aber normalerweise halten sie sich nicht im Murchison Falls Nationalpark auf. Neil MacGregor fragt deshalb erstaunt nach. Probleme mit Rebellen? Was meinst du damit? Was genau geschieht, wenn Rebellen angreifen? Wie muss man sich das vorstellen? Und bevor Steve Willis antworten kann, passiert es dann. Someone stepped into the road, aiming an automatic weapon straight at us and started firing straight into the vehicle. Ein Mann mit einer Maschinenpistole versperrte die Straße und fing an, auf den Wagen zu feuern. Wir warfen uns in Sekundenschnelle auf den Boden und der Land Rover schlingerte über den unebenen Grund. Die ganze Zeit über hörten sie nicht auf uns zu schießen. Die Kugeln kommen von zwei Seiten. Der Land Rover crasht gegen einen Baum. Sie müssen raus, bevor die Rebellen die Unfallstelle erreichen. Alle fliehen ins Unterholz. Auch Neil will weglaufen, aber als er seinen Fuß mit dem gebrochenen Bein auf den Boden setzt, um loszusprinten, bricht er zusammen. So gut er kann, kriecht er auf allen Vieren weg vom Auto. In 10 Meter Entfernung legt er sich flach auf den Boden und rührt sich nicht mehr. Vielleicht sehen sie ihn ja nicht, hofft er. The rebels came in and started searching the Land Rover and started searching for us because obviously we'd all disappeared and very quickly found me. Die Rebellen kamen, sahen im Land Rover nach und suchten dann die Umgebung nach uns ab, weil wir uns augenscheinlich in Luft aufgelöst hatten. Sie haben mich sehr schnell entdeckt. Ich setzte mich hin und hob die Arme. Sie brachten mich dann zurück zum Land Rover und ich musste ihnen helfen, den Wagen zu plündern. They asked for guns. I said no guns. Sie fragten nach Waffen und ich sagte, wir haben keine. Sie wollten Geld und ich gab es ihnen. Sie wollten mein Satellitentelefon und ich hatte keine Ahnung, wo es steckte. Dann wurde klar, dass sie auch an Kleidungsstücken interessiert waren. Der eine zog an meiner Hose. Ich hatte ihnen bereits mein Hemd gegeben und ich dachte, gleich bin ich nackt. Ich zeigte auf die Taschen auf dem Dach des Land Rovers. Da zwangen sie mich hochzuklettern. Es ist erstaunlich, zu was du in der Lage bist, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Entweder du tust, was sie sagen, oder du bist tot. Meine Verletzung schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Auf dem Dach des Wagens stellt Neil MacGregor fest, dass alle Taschen und die ganze Ausrüstung mit zahllosen Seilen festgezurrt sind. Alles 1000-mal verknotet. Keine Chance, schnell an die Klamotten zu kommen. Er bräuchte ein Messer. Ich wandte mich an den Typ mit der Maschinenpistole und sagte, Messer, Messer, sehr bestimmt. Ich wusste, wenn ich die Taschen nicht schnell genug losbekomme, dann bin ich tot. Erstaunlicherweise gab er es mir. Neil durchschneidet die verknoteten Stricke so schnell er kann. Er ergreift die Taschen, reißt sie auf und lässt alles, was drin ist, vom Dach des Land Rovers auf den Boden regnen. Die Rebellen suchen sich aus, was sie haben wollen. Neil wirft dem Jugendlichen das Messer zurück. Während er vom Dach wieder runterklettert, stopft einer der Rebellen auf der Fahrerseite trockenes Gras in den Land Rover. Sie zwingen Neil, sich direkt neben dem Wagen hinzuknien. Er glaubt, dass er jetzt erschossen werden soll. Aber dann setzen die Rebellen nur das trockene Gras, das sie in den Wagen gestopft haben, in Brand und preschen mit ihren Fahrzeugen davon. So schnell er kann, steht Neil auf. Der Fahrersitz brennt bereits. Auf dem Dach ist das ganze Verbandszeug und die Medikamente. Neil hat auf der Rückbank des Autos Blut entdeckt, viel Blut. Einer von ihnen ist von einer Kugel erwischt worden. Neil muss irgendwie den Medizinkoffer runterholen und nach dem Verletzten, wer auch immer das ist, suchen. Aber dafür muss er zunächst den Brand löschen. Er versucht, das brennende Gras mit bloßen Händen aus dem Auto rauszufegen. So I reached in and just grabbed all the grass. Ich griff rein und holte das ganze Gras raus. Aber der Boden war sehr trocken, trockenes afrikanisches Gras. Und ich verbrachte mindestens eine halbe Minute damit, die Flammen auszuschlagen. Ich dachte, das hat gar nichts gebracht. Ich habe das Feuer aus dem Land Rover rausgeholt und jetzt steht der Boden in Flammen und der Land Rover wird so oder so brennen. Aber dann bekam ich das Feuer unter Kontrolle. Zum Schluss gab es nur noch vereinzelte Flammen. Als das Feuer so gut wie aus ist, bekommt er Angst, dass die Rebellen umkehren, um nachzusehen, warum der Land Rover nicht explodiert ist. Er muss sie irgendwie täuschen. Im Laderaum des Land Rovers befindet sich Benzin für die Boote. Er schüttet es in ausreichender Entfernung vom Auto auf den Boden. Dann hinkt er weg von der explosiven Stelle, gießt währenddessen aber noch weiter Benzin auf den Boden, um eine Lunte zu legen. Doch bevor er wirklich in Sicherheit ist, geht die ganze Ladung hoch. Ich hörte eine Art Knall und drehte mich um. Und da kam so eine bläuliche Flamme auf mich zugeschossen. Die Benzindämpfe hatten sich ausgebreitet und entzündet. Und ich hielt noch etwa 25 Liter Benzin in den Händen, die ich auf den Boden schütten wollte, als die Flamme auf mich zukam. Irgendwie habe ich es geschafft, den Kanister loszuwerden. Und dann explodierte alles. Es gibt eine gewaltige Explosion. Die Büsche der Umgebung, das ganze Gras, alles brennt. Ein gewaltiger Feuerball steigt in den Himmel. Die Rebellen müssen denken, dass der Land Rover hochgegangen ist. Erstaunt blickt Neil sich um. Es fühlt sich merkwürdig an, dass er es war, der das gerade ausgelöst haben soll. Neil findet auf der Hinterbank des Land Rovers sein Satellitentelefon wieder. Er ruft Hilfe herbei. Dann schnappt er sich das Verbandszeug und macht sich auf die Suche nach Verletzten. Am Abend dieses schrecklichen Tages ist das Team wieder vereint. Garth McIntyre war von einer Kugel am Kopf getroffen worden. Zum Glück nur ein Streifschuss. Die Hilfstruppen finden ihn schließlich in einem ziemlich miserablen Zustand in seinem Versteck im Unterholz. Er hat viel Blut verloren. McLee war auf der Suche nach jemandem, der helfen kann, durch den Busch gerannt. 25 Kilometer barfuß, gerannt und gerannt, nicht in der Lage anzuhalten. 4 Stunden suchen die Helfer nach ihm, bis sie ihn endlich finden. Sie erfahren, dass Steve Willis, der Mann, der ihnen half, das Gepäck stromaufwärts zu bringen, bei dem Angriff ums Leben kam. Die Suche nach der Quelle des Nils ist nun völlig bedeutungslos geworden. Sie überbringen die traurige Nachricht Steve Willis' Familie und bleiben bis zur Trauerfeier. Dann verlassen sie den afrikanischen Kontinent und fliegen nach Hause zu ihren Familien. Es fällt ihnen schwer zu verstehen, warum die Rebellen anderen Menschen so viel Leid antun. Das Morden kommt ihnen so sinnlos vor. Armes, versklavtes Afrika. Wann werden deine blutenden Wunden geheilt? Das sagte bereits Livingston, 130 Jahre vorher, angesichts der Gewalt, des Mordens, der Unruhen, die er in Afrika erlebte. Kehren wir an den Punkt der Geschichte zurück, als sich der Vorhang hinter Livingston schließt und er für die Öffentlichkeit von der Bildfläche verschwindet. Als man nicht weiß, ob er tot ist oder nur verschollen, als Zeitungen überall auf der Welt darüber rätseln, was ihm widerfahren sein könnte, und die Gerüchte sich überschlagen. Zurück ins Jahr 1869. Madrid, 16. Oktober 1869. Der amerikanische Kriegsberichterstatter und Reisejournalist Henry Stanley erhält ein Telegramm des Herausgebers der amerikanischen Zeitung New York Herald, James Gordon Bennett Jr. Kommen Sie wegen einer dringenden Angelegenheit sofort nach Paris. Das klingt nach einem vielversprechenden Auftrag. Der 28-jährige Journalist macht sich unverzüglich auf die Reise, erreicht Paris schon in der folgenden Nacht, begibt sich ins Grand Hotel und klopft an der Tür des Herausgebers, der bereits im Bett liegt. James Gordon Bennett Jr. wirft sich einen Bademantel über und erteilt Stanley folgenden Auftrag. Finden Sie Livingston. Wenn er am Leben ist, versuchen Sie von ihm so viel wie möglich über seine Entdeckungen in Erfahrung zu bringen. Und wenn er tot ist, versuchen Sie aller möglichen Beweise für seinen Tod habhaft zu werden. Das ist alles. Gute Nacht und Gott sei mit Ihnen. Der Auftrag reizt Stanley. Er ist jung, er ist unbekümmert, er ist ehrgeizig. Seine Reisekasse ist durch den New York Herald prall gefüllt. Er kann ausgeben, so viel er will. Wenn es ihm tatsächlich gelingt, den alten Mann zu finden, dann ist er ein gemachter Mann. Die Story wird er ganz groß rausbringen. Vorsichtshalber nimmt er schon mal eine Flasche Champagner für die angestrebte Begegnung mit auf die Reise. Stanley hat keine Ahnung, wie man in Zentralafrika reist. Aber Sorgen bereitet ihm das nicht. Mit Volldampf stürzt er sich in das Abenteuer seines Lebens. Wie ein Gladiator in der Arena muss ein Journalist stets zum Kampf bereit sein. Wenn er feige zurückweicht, ist er verloren. So wie der Gladiator keine andere Wahl hat, als sich dem gezückten Schwert zu stellen, das gegen ihn gerichtet ist. So muss der Reisekorrespondent dem Befehl gehorchen, der ihm seinem Verhängnis entgegenschicken kann. Stanley begibt sich auf diese Schelleninseln. Von dort bringt ihn ein amerikanisches Walfangschiff nach Sansibar. Er hört sich um, was man an Tauschwaren in Zentralafrika dabei haben sollte, und macht sich an den Einkauf von Perlen, Kattunstoffen und Messingdraht. Er erwirbt allein 7000 Meter Stoffe. Dazu kommen noch Kochwaren, Zelte, 22 Esel, dazu Sättel, Handwerkszeug, Munition, Flinten, lange Messer und allerlei andere Waffen. Geschenke für die Häuptlinge, Arzneien, Beile, Boote, Seile und vieles andere mehr. Innerhalb von einem Monat hat er es geschafft, alles zusammenzubringen, was er für seine Reise braucht. Ganz schön clever, wenn man sich klar macht, dass er bei seiner Ankunft auf Sansibar noch keine Menschenseele kennt. Da lagen wenigstens 6 Tonnen Material. Wie wird es möglich sein, dachte ich, diese Menge durch die Wildnis zu transportieren? Doch wirf nur alle deine Zweifel hinter dich, Mensch, und lass sie fahren. Jeder Tag hat genug an seinen eigenen Sorgen, ohne dass er noch die des nächsten Tages hinzuzunehmen braucht. Am 5. Februar 1871 lässt Henry Morton Stanley die größte Karawane, die Sansibar je landeinwärts verlassen hat, in mehreren Segelbooten in den Ort Bagamoyo auf das Festland bringen. 5 Jahre, nachdem Livingston sich von Sansibar aus in Bewegung setzte, und 3,5 Jahre, nachdem der Marinesoldat Young herausfand, dass Livingston noch leben müsste. Die Regenzeit steht bevor. Stanley will so schnell wie möglich aufbrechen. Eine Handelsstraße führt von Bagamoyo nach Uchichi am Tanganyika-See, wo Livingston zuletzt gesehen wurde. Stanley muss Geduld aufbringen, bis er ausreichend Träger für die ungeheuren Lasten beisammen hat. Nach und nach setzen sich 5 Karawanen mit insgesamt 192 Menschen in Bewegung. Stanley findet Afrika toll. Mein Herz schlug in voller Jugendkraft. Um mich war alles lieblich. Ich sah fruchtbare Felder, eine lachende Vegetation, merkwürdige Bäume. Ich hörte das Zirpen der Heimchen, das Geschrei der Kiebitze und das Summen vieler Insekten, welche mir alle zu sagen schienen: Endlich bist du auf dem Weg. Wo auch immer Stanley Halt macht, können sich die Eingeborenen nicht satt an ihm sehen. Stanley ist groß gewachsen, hat ein längliches Gesicht mit einem kecken Oberlippenschnauzbart. Er reist in einem khakifarbenen Anzug mit kniehohen Stiefeln und mit einem schmucken Tropenhelm. Auf einem braunen Pferd reitet er seiner Karawane voraus. So wurde ich von allen Seiten angegriffen. Es befanden sich plötzlich weit über 1000 Eingeborene am Ufer. Die Krieger, in der einen Hand Speer, Bogen und Pfeilbündel, umfassten mit der anderen je einen Freund, dem sie vertraulich ihre verschiedenen Ansichten über meine Kleidung und Hautfarbe mitteilten. Auch Stanley hat damit zu kämpfen, dass die Träger seiner Karawane nach einigen Wochen schlapp machen, dass geklaut wird, was nicht nied- und nagelfest ist, und dass einige einfach abhauen. Er schickt den Deserteuren bewaffnete Fänger hinterher und lässt sie gründlich auspeitschen, um sich Respekt zu verschaffen. Die Schmerzensschreie der Ausgepeitschten stören ihn nicht. Was sein muss, muss sein, meint er. Ihm wurde auch nie etwas geschenkt. Genau wie Livingston begegnen ihm auf seinem Weg Sklaventransporte. Die Sklaverei abschaffen? Warum? Bald stießen wir auf eine gefesselte Sklavenbande, die nach Osten zog. Die Sklaven sahen durchaus nicht niedergeschlagen aus, sondern schienen im Gegenteil von schicksalsergebenem Humor erfüllt. Wären da nicht die Ketten gewesen, so hätte man nur mit Schwierigkeit den Herrn vom Sklaven unterscheiden können. Die Ketten waren schwer und hätten auch Elefanten fesseln können, aber da die Sklaven außer denselben nichts zu tragen hatten, konnte ihr Gewicht nicht unerträglich sein. Inzwischen hat die Regenzeit eingesetzt. Schauer, Nieselregen, Gewitter. Das schmatzende Geräusch der vielen Füße, die durch dicken Schlamm stapfen, wird zum ständigen Begleiter. 800 Meter in der Stunde. Schneller kommen sie nicht voran. 10 Stunden wird jeden Tag marschiert. Jeder Träger muss 30 Kilogramm an Lasten tragen. Auch nachts hört der wütende Regen nicht auf und durchnässt die erschöpften Träger der Karawane bis auf die Haut. Viele von ihnen werden krank. Ein heimtückisches Fieber geht um. Mukunguru. Auch Stanley wird davon befallen. Wahnvorstellungen. Rasende Kopfschmerzen und furchtbare Übelkeit. Weiter geht es, unbeirrbar immer weiter. Stanley, der sich selbst nicht schont, treibt seine Männer mit großer Härte an. Dabei greift er immer öfter zur Peitsche. Sie fangen an, ihn zu hassen, aber sie tun, was er sagt. Nach Westen, immerzu nach Westen. Eines Tages kreuzt eine mit 300 Elfenbeinzähnen beladene Karawane seinen Weg. Sie wird angeführt von dem arabischen Händler Salim Ben Rashid. Und dieser Mann hat zum ersten Mal handfeste Informationen über Livingston für Stanley. Am Tanganyika-See hat der Araber 2 Wochen in einer Hütte neben Livingston gewohnt. Eben von schwerer Krankheit genesen, machte er dennoch wohl einen sehr angegriffenen Eindruck. Livingston hatte die Absicht, ein Land, das Manyema heißt, zu besuchen. Bingo. Stanley ist dem alten Mann auf der Spur. Noch 1200 Kilometer Strecke. Der Regen hört nicht auf. Die Savanne wird zum Sumpf. Der Boden ist weich wie Kot und klebrig wie Mörtel. Die Esel bleiben stecken. Sie müssen abgeladen werden und mit verzweifelter Mühe aus dem Morast gezogen werden. Unter dem tobenden Regen werden Brücken und Stege weggerissen. Mit all ihrem Gepäck auf dem Kopf warten die Träger durch die reißenden Flüsse. Kaum hatten wir alles auf der anderen Seite vom Wasser unbeschädigt abgeladen, als der Regen in Strömen herunterfloss und alles so durchnässte, als ob es durchs Wasser geschleppt worden wäre. Die Tuchwaren, die sie mit sich schleppen, vergammeln. Die Lebensmittel werden schlecht. Die Werkzeuge und Waffen rosten. Ungeduldig treibt Stanley die Leute an. Es regnet und regnet. Die Stimmung der Karawane ist am Tiefpunkt angelangt. In dem Dorf Mpapua, am Fuße des Usagara-Gebirges, kann sich die Karawane dann aber endlich ausruhen. Die Regenzeit geht auch ihrem Ende zu. Etwa ein Drittel der Strecke ist geschafft. Nach 57 Tagen anstrengenden Reisens können sie sich hier nach Herzenslust satt essen. Frische Milch, prächtiges Hammelfleisch, Rinderrücken, süßer Honig, Mehl, Bohnen, Eier. Die Stimmung der Männer wird sofort wieder viel besser. Es gibt Lebensmittel in Hülle und Fülle. Sie treffen in Mpapua auf arabische Handelskarawanen. Einer der Karawanenführer weiß Neuigkeiten über Livingston zu berichten. Angeblich ist er nach Maurierir gegangen. Er habe sich bei der Büffeljagd ins Bein geschossen. Sobald er wieder gesund sei, werde er nach Ujiji zurückkehren. Also weiter, nur weiter. Nach Ujiji am Tanganyika-See. Der großen Handelsniederlassung der Araber. Sie schließen sich mit arabischen Handelskarawanen zusammen und durchwandern die 50 Kilometer lange Strecke durch die karge Marenga-Mekali. 400 Menschen schleppen sich durch Staub und Hitze. Wasser gibt es kaum. Und wenn sie doch mal auf ein Wasserloch stoßen, schmeckt das Wasser bitter, geradezu widerlich, untrinkbar. Mittags herrschen Temperaturen von über 50 Grad. Nachts muss man sich vor giftigen Skorpionen in Acht nehmen. Wieder bekommt Stanley Fieber, dieses Mal bis zur Bewusstlosigkeit. Die Wunder von Afrika, welche sich hier in Gestalt von Zebras, Giraffen und Antilopen zeigten, die über die strauchlose Ebene galoppierten, hatten für mich keinen Reiz. Gegen Ende des ersten Marsches war ich nicht mehr imstande, auf dem Esel zu sitzen. Damit er nicht zurückbleiben muss, wird Stanley in einer Hängematte mitgetragen. In seinem Fieberwahn hat er Angst, Livingston zu verpassen. Wo auch immer er ankommt, Livingston ist längst abgereist. Er marschiert und marschiert und verpasst ihn doch immer. Als das Fieber in der Nacht endlich sinkt, macht Stanley sich frisch und schnürt seine Stiefel. Morgens um 3 Uhr gibt er das Signal zum Aufbruch und schreitet dem Tross wieder als Führer voran. Jeder einzelne Tag bringt neue Schwierigkeiten, türmt neue Hindernisse auf. Stanley meistert sie alle. Er erkrankt an den Pocken. Viele seiner Leute werden von den Pocken, andere vom Fieber weggerafft. Er gerät in eine brutale Auseinandersetzung zwischen den Eingeborenen und den arabischen Händlern, mit denen er reist, und treibt seine Karawane dennoch immer voran. Er hat seinen Leuten nicht gesagt, dass sie nach Livingston suchen. Ihnen kommt die ganze Höllentour einfach nur sinnlos vor. Schließlich meutern die Träger seiner Karawane offen gegen ihn. Am helllichten Tag richten sie ihre Waffen auf Stanley. Stanley verschafft sich auch in dieser brenzligen Situation Respekt. Die Aufrührer kuschen, werfen sich vor ihm auf den Boden und küssen ihm die Füße und folgen fortan widerstandslos seinen Befehlen. Und alles, was geschieht, scheint Stanley in seinem Beschluss, Livingston zu finden, nur noch zu stärken. Ich habe einen feierlichen Eid geschworen. Einen Eid, den ich halten werde, solange noch ein Fünkchen Leben in mir ist. Dass ich die Suche nicht aufgeben werde, bis ich Livingston gefunden habe. Ob tot oder lebendig. Kein Mensch auf Erden wird mich aufhalten können. Nur der Tod. Wir vertrauen also, dass er, komme was wolle, Uchichi früher oder später erreicht. Und wenden uns der Frage zu, wie es Livingston ergangen ist, seit die Johanna-Insulaner ihn im Stich ließen. Livingstons Suche nach den Nilquellen steht unter keinem guten Stern. Er durchwandert Gebiete, in denen Krieg herrscht. Viele Dörfer sind von den Masitus zerstört worden. Überall liegen Knochen und Schädel am Wegesrand. Im Kriegsgebiet gibt es keine Lebensmittel und auch keine frischen Träger. Die Vorräte gehen zur Neige. Hilflos muss Livingston hinnehmen, dass sich die meisten seiner Träger einfach aus dem Staub machen und dabei wertvolle Ausrüstungsgegenstände mitnehmen. 20. Januar 1867. Der Wald war dicht und der Regen verlöschte jede Spur, sodass wir keine Chance hatten, die Deserteure wieder einzufangen. Der Verlust ist umso ärgerlicher, als sie einen unentbehrlichen Schatz stahlen, nämlich die Arzneikiste. Mir war zumute, als ob ich mein Todesurteil empfangen hätte. Ein Todesurteil. Das kommt der Sache ziemlich nahe. Ein Todesurteil auf Raten. Ohne Medizin ist Livingstons Körper den Tropenkrankheiten hilflos ausgeliefert. Schon bald wird Livingston von einem bösartigen Fieber erfasst und immer hat der blutigen Durchfall die Ruhe, jahrelang. Ein gnadenloser Raubbau an seinem Körper setzt ein. Aber statt zur Küste zurückzukehren, wo er sich erholen könnte und wo Medizin wäre, wandert er weiter. Er entdeckt den Meveru-See und den Bangweulu-See, folgt dem Lukuga-Fluss zum Lualaba. Sein Haar wird weiß und schütter. Seine Zähne fallen ihm aus. Abgemagert bis auf die Knochen sieht er aus wie ein uralter Greis. Und immer noch schreitet er voran. Der Lualaba-Fluss könnte sich als Quellfluss des Nils herausstellen, meint er. Dann hätte all sein Leiden zu guter Letzt einen Sinn. Jeden Tag liest er in der Bibel und betet zu Gott. Jeden Sonntag predigt er. Selbst wenn ihm keiner sonst zuhört, feiert er inbrünstig den Gottesdienst. Er versucht auch dann nicht an Gott zu zweifeln, als er genötigt ist, sich den arabischen Sklavenkarawanen anzuschließen, um zu überleben. Den Menschenhändlern, die er so hasst. Jetzt ist er auf ihre Freundlichkeit angewiesen. Wandert mit ihnen durch das Gebiet der Manyema westlich des Tanganyika-Sees. Hilflos muss er zusehen, wie seine Gastgeber im Land der wehrlosen Manyema auf Menschenjagd gehen. Am 15. Juli 1871 wird er am Ufer des Lualaba-Flusses Augenzeuge eines entsetzlichen Blutbades, das die Sklavenhändler in einem Dorf anrichten. Er sieht Gräueltaten, die ihn zutiefst verstören, die ihn auch Monate später nachts nicht mehr schlafen lassen. Ein entsetzliches, nicht enden wollendes Morden. Die ganze Gegend gerät in Aufruhr. Livingston ist Arzt. Er hilft, wo er kann, beschützt die Eingeborenen, die sich zu ihm flüchten, versucht, so viele Menschen zu retten wie möglich. Aber als sich die Eingeborenen des gesamten Gebietes dann gegen die Sklavenhändler erheben, gerät auch sein Leben in Gefahr. Es ist nicht mehr möglich, unter diesen Umständen die Erforschung Zentralafrikas fortzuführen. Livingston versucht sich, ohne die verhassten Sklavenhändler, nach Uchichi am Tanganyika-See durchzuschlagen, wo seine Vorräte lagern und wo er und seine Leute in Sicherheit sind. Der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Die Eingeborenen halten Livingston für einen der Sklavenhändler und trachten ihm nach dem Leben. In den Dörfern, durch die er kommt, wird er mit Steinen beworfen. Auf dem ganzen Weg zurück nach Uchichi wird er von unsichtbaren Feinden bedroht. Nirgends war ein Feind zu entdecken. Nur in den Baumkronen sah man dort und da einen Schatten sich bewegen. Und leises Rascheln im Dickicht überzeugte uns, dass wir umstellt waren. Zweimal werden Speere aus dem Dunkel des Dschungels gegen Livingston geschleudert. Plötzlich, unerwartet, aus dem Hinterhalt. Sie verfehlen nur knapp ihr Ziel. Wir antworteten mit Gewehrfeuer, erreichten aber nichts, da in dem Dickicht kein Gegner zu sehen war. Endlich erreichten wir eine Lichtung. Ich sah einen gewaltigen Baum, der auf einer schwachen Anhöhe stand. Man hatte unter seinen Wurzeln Feuer gelegt und ich hörte ein Knacken, das mir genug sagte. Aber ich erschrak erst, als ich sah, dass der Baum gerade auf mich zufiel. Ich sprang ein paar Schritte zurück und der Baum schlug knapp vor mir zu Boden. Dreimal an diesem Tag entging ich einem schier unvermeidlichen Tod. Livingstons Füße sind von Geschwüren übersät und stark angeschwollen. Jeder Schritt wird zur Qual. Mühsam hinkend schleppt er sich weiter. Am 23. Oktober 1871 erreicht er endlich Uchichi. Er schöpft wieder Mut. Ich bin zum Skelett abgemagert. Aber hier ist täglicher Markt und gute Nahrung wird geboten. Ich werde mich wohl erholen können. Dann der nächste Schlag. Der Mann, dem Livingston in Uchichi all seine Vorräte und Tauschwaren anvertraut hat, hat Livingstons Besitz veruntreut. Ein Betrüger, wie er hinterhältiger und gemeiner nicht sein kann. Er hat einfach alles verkauft. Das Geld ist längst weg. Livingston besitzt so gut wie nichts mehr. Von 3000 Metern Katun bleibt mir kein Streifen übrig. Von 700 Lot Perlen keine Perle. Eine traurige Nachricht. Kann ich als Bettler hier bleiben? An eine solche Möglichkeit hatte ich nicht gedacht. In meiner Verlassenheit gleiche ich dem Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging und unter die Räuber fiel. 10. November 1871. Aber woher sollte Hilfe kommen? Dem Mann aus der Bibel, der von Jerusalem nach Jericho ging, kam der barmherzige Samariter zur Hilfe. Aber in Zentralafrika gibt es keine Hoffnung auf Barmherzigkeit. Die Lage ist völlig aussichtslos. Und in dieser verzweifelten Situation stürmt Livingstons treuer Diener Susi in seine Hütte und schreit atemlos: »Ein Engländer! Ich habe ihn selbst gesehen!« Livingston folgt dem Diener und kann seinen Augen kaum trauen, als er sieht, was die Träger des fremden Engländers alles mit sich führen. Warenballen, Badewannen, gewaltige Zinnkessel, Kochtöpfe, zusammenlegbare Zelte. Ich hatte nur einen einzigen Gedanken. Dieser Reisende ist auf bequeme Fahrt bedacht und mit seinem Witz nicht so zu Ende wie ich. Nein, tatsächlich, das ist Stanley wirklich nicht. Auch am 236. Tag seiner Wanderung schwimmt er noch ganz oben auf der Brühe. Mit großem Getöse, unter Salutschüssen aus seinen Winchester-Gewehren und seine amerikanische Fahne an einem langen Fahnenmast schwenkend, marschiert Stanley in Uchichi ein. Stanley weiß von einer arabischen Karawane, dass sich Livingston hier aufhält. Er lässt ihm seine Ankunft melden. Ich sehe den Doktor. Ach, was das für ein alter Mann ist. Er hat einen ganz weißen Bart, sagt Stanleys Diener Selim plötzlich zu ihm. Stanley unterdrückt einen Freudenschrei und bahnt sich seinen Weg durch die Masse der aufgeregt durcheinander schreienden Schaulustigen auf den berühmten Forscher zu. Zwei Weiße auf einmal in Uchichi. Das hat es noch nie gegeben. Ich wäre ihm gern um den Hals gefallen. Nur wusste ich nicht, wie er als Engländer das aufnehmen würde. Ich schritt also bedächtig auf ihn zu, nahm meinen Tropenhelm ab und sagte, Dr. Livingston, wie ich vermute. Ja, erwiderte er mit freundlichem Lächeln, die Mütze leicht lüftend. Ich setzte meinen Hut wieder auf, er seine Mütze. Wir reichten uns herzlich die Hände und ich sagte laut, ich danke Gott, Herr Doktor, dass es mir gestattet ist, Sie zu sehen. Er antwortete, und ich bin dankbar, dass ich Sie hier begrüßen kann. Später stoßen die beiden Männer mit Stanleys mitgebrachtem Champagner auf die denkwürdige Begegnung an. Herr Dr. Livingston, auf Ihr Wohl. Auf das Ihrige. Dieses Treffen wird als die berühmteste Begegnung in der Geschichte der großen Entdeckungsreisen angesehen. Dr. Livingston, I presume. Dr. Livingston, wie ich vermute. Dieser Satz wurde tausende Male nachgesprochen. Er wurde zu einer gängigen Begrüßungsfloskel, besonders unter Reisenden in Afrika, die sich irgendwo unerwartet begegneten. Stanley ist tief beeindruckt von Livingston. Trotz aller Gegensätze freunden die beiden Männer sich an. 4 Monate verbringen sie miteinander, nehmen in der Zeit die Erforschung des Tanganyika-Sees gemeinsam in Angriff, fahren über 500 Kilometer auf Einbäumen durch das grünblaue Wasser und untersuchen die Flüsse, die in diesen See münden. Stanley saugt alles, was Livingston sagt, und tut wie ein Schwamm in sich auf. Er lernt von ihm sozusagen das Entdeckerhandwerk. Und dadurch soll sein Leben später eine völlig neue Richtung bekommen. Auch wenn sie die Nilquelle nicht entdecken können, es ist wahrscheinlich die glücklichste Zeit in Stanleys Leben. Stanley, der ohne seine Eltern im Armenhaus aufwuchs und eine schreckliche Kindheit durchmachen musste, findet in Livingston den Vater, den er nie hatte. Ich habe viele liebenswürdige Züge an Livingston gefunden. Seine Sanftmut verließ ihn niemals. Ebenso wenig wie sein hoffnungsvolles Wesen. Er glaubte, alles würde schließlich doch gut werden. So oft er zu lachen anfing, war dies so ansteckend, dass ich es ihm nachtun musste. Die hageren Züge, welche mich bei unserer ersten Zusammenkunft erschreckt hatten, gaben ein ganz falsches Bild von dem Mann. Unter diesem strapazierten Äußeren lag ein unendlicher Schatz von Lustigkeit und unerschöpflichem Humor. Jeder Tag, den ich mit ihm verbrachte, hatte meine Bewunderung für ihn erhöht. Livingston dagegen profitiert von Stanleys praktischer Hilfe, von dem guten Essen und den Mitteln, die er ihm zur Verfügung stellt. Livingston ist bald wieder bei Kräften, verfügt über neue Vorräte, reichlich Medizin gegen die Tropenkrankheiten, neue Tauschwaren und neue Träger. Ist besser ausgerüstet als je zuvor. Stanley organisiert ihm eine neue Karawane für seine Suche nach der Nilquelle, von der große Afrika-Forscher nicht lassen will. Am 13. März 1872 nimmt Stanley schweren Herzens Abschied von Livingston. Stanley legt auf dem Rückweg ein halsbrecherisches Tempo vor. Durch alle Gefahren hindurch trägt Stanley Livingstons Briefe, Aufzeichnungen und Tagebücher. Er hütet sie wie seinen Augapfel, bereit, die kostbare Fracht jederzeit mit seinem Leben zu verteidigen. Am 2. August übergibt er alles Livingstons Sohn Tom in England. Livingston lebt. Stanley überbringt der Welt den Beweis. Ganz England freut sich. Weltweit berichten die Zeitungen von Stanleys Abenteuern. Königin Victoria von England empfängt ihn und zollt ihm ihre Anerkennung. Amerikanische Journalisten sehen in Stanleys Bericht die Story des Jahrhunderts. Er ist jetzt ein gemachter Mann. Livingston zieht währenddessen mit seiner neuen Karawane am Ufer des Tanganyika-Sees südwärts. Er will zu Ende bringen, was er sich vorgenommen hat. Das große Rätsel endlich lösen. Die Schwierigkeit in Livingstons Arbeit besteht darin, dass es zahllose Flüsse gibt, die in die großen Seen Zentralafrikas fließen. Er müsste jedem Einzelnen bis zu seiner Quelle folgen, bei jedem Einzelnen herausfinden, ob er schließlich in den Nil mündet. Es ist wie in einem Labyrinth, das sich über Tausende und Tausende von Kilometern erstreckt. Der Tanganyika-See beispielsweise hat eine Länge von 673 Kilometer. Das ist so, als würde der See sich in Deutschland zwischen Hamburg und Stuttgart ausdehnen. 231.000 Quadratkilometer Einzugsgebiet gilt es zu erforschen. Im Januar 1873 gehen Livingstons Lebensmittelvorräte wieder einmal zur Neige. Er magert ab. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Blutverlust, der unvermindert anhält, erschöpft mich. Ich taumelte 2 Stunden hin und her, musste mich niederlegen und raffte mich noch einmal auf. Ich will mich durchaus nicht tragen lassen, aber meine Diener drängen mich. Und so willigte ich denn ein. Statt zur Küste zu gehen, wo Rettung wäre, zieht er immer weiter nach Westen, mitten ins Herz seines geliebten afrikanischen Kontinents. Die Quelle wähnt er ganz in der Nähe. Nichts auf Erden wird mich dazu bringen, mein Werk in Verzweiflung aufzugeben. Ich schöpfe Mut aus Gott, meinem Herrn, und gehe vorwärts. Sie gelangen an den Bangweolo-See. Lotos, Papyrus, Schilf und die leuchtenden Blüten der Wasserpflanzen erfreuen Livingstons Auge. Es gibt wieder ausreichend zu essen. Der Schrei des Fischadlers beeindruckt ihn tief. Wer diese unheimliche, unirdische Stimme einmal gehört hat, kann sie nie wieder vergessen. Sie klingt einem das ganze Leben in den Ohren. Es ist, als riefe jemand in einer anderen Welt. Livingston wird immer schwächer. Er wird jetzt auf einer Bahre getragen, verliert mehrmals am Tag das Bewusstsein und will, wenn er es wieder erlangt, dennoch nur eines, weiter, immer weiter, zur Quelle. Oh, wie ich mir wünsche, dass mir der Höchste erlauben möge, mein Werk zu beenden. Seine Diener lieben ihn und vertrauen seiner Weisheit. Sie tun alles, was er von ihnen verlangt. Aber sie wissen, Livingstons Leben geht unabwendbar dem Ende zu. In der Nacht des 1. Mai 1873 stirbt Livingston im Alter von 60 Jahren in dem kleinen Ort Chitambo in der Nähe des Bangweolo-Sees in Ostafrika. Seine treuen Diener Chuma und Susi finden ihn neben seinem Bett kniend, wie im Gebet versunken. Als wäre er mitten im Gespräch mit seinem Gott auf immer eingeschlafen. Und noch immer ist Livingstons Wanderung nicht zu Ende. Chuma und Susi hüllen seinen abgemagerten Körper in Kattun, schützen ihn mit einem Sarg aus Baumrinde und tragen den Toten 9 Monate lang, 2000 Kilometer weit, unter großen Gefahren durch den Dschungel, über Flüsse und Seen, fahren mit ihm schließlich über das Meer bis nach Sansibar. Ein Dampfer bringt den großen Forscher dann zurück nach England, wo er am 20. April 1874 unter enormer Anteilnahme der Bevölkerung in der Westminster Abbey begraben wird, in der bedeutendsten Kirche Londons, in der die Könige Englands gekrönt und beigesetzt werden. Nur sein Herz. Das reist nicht mit in die alte Heimat. Das begraben seine Diener an dem Ort, an dem er starb. Unter einem schattenspendenden Baum. Livingstons Herz bleibt in Afrika. Bei den Menschen, die er so liebte. Und für die er sich Zeit seines Lebens einsetzte. Bereits 2 Jahre später, 1875, wird auf Drängen Englands, die ganze Nation ist von Livingstons schockierenden Berichten wachgerüttelt worden, der Sklavenhandel in Ostafrika abgeschafft und der Sklavenmarkt in Sansibar für immer geschlossen. Stanley tritt nach Livingstons Tod in dessen Fußstapfen als Forscher. Er will dessen Forschungswerk zu Ende bringen. Fast 1000 Tage suchte er in Afrika die Quelle des Nils, legte dabei 11.000 Kilometer zurück. Livingston lag mit seiner Vermutung falsch, findet er heraus. Der Lualaba mündet in den Kongo, nicht in den Nil. Stanley macht sich einen großen Namen als Forscher. Die Quelle des Nils aber, die findet er nicht. Erst 1898 gelingt es dem deutschen Arzt und Afrikaforscher Dr. Richard Kant, im Ningwe-Wald, hoch oben in den Bergen Ruandas, die am längsten von der Mündung entfernte Nilquelle zu finden. Über 100 Jahre stellt niemand Dr. Kants Entdeckung in Frage. Während McGregor sich in England von seinen Verletzungen erholt, nimmt er sich zum 100. Mal die Fotos vor, die aus dem All vom Nil geschossen worden sind, die Satellitenbilder. Seine Berechnungen ergeben, dass der Nil 107 Kilometer länger ist, als in allen Büchern steht. Die Karten sind eindeutig falsch, sagen die Satellitenbilder. Und auch die Zweifel an der sogenannten Kantquelle erfassen Neil McGregor stärker als je zuvor. Er muss zurückkehren an den großen Strom, muss zu Ende bringen, was er angefangen hat. Dem Lauf des Nils von der Mündung bis zur Quelle folgen. 4 Monate nach dem Rebellenangriff kehrt das Team zurück an den Ort, an dem sie erfahren mussten, wie wenig ein Leben in Afrika wert sein kann, und setzen ihre Reise fort. Zunächst fahren sie mit ihren Zapcats auf dem großen Strom. Je näher sie zur Quelle kommen, desto flacher wird der Fluss. Bald kann man nicht mehr mit Booten auf dem Nil fahren, so wenig Wasser hat er. Die letzten 80 Kilometer schlagen sie mit Macheten einen Pfad durch den undurchdringlichen Ningwe-Wald in den Bergen Ruandas. Sie haben großen Respekt vor Livingstons Lebensleistung, fragen sich manchmal, wie das überhaupt möglich war, dass er in seinem geschwächten Zustand immer noch voranschreiten konnte. Schließlich kommen sie zu einem Punkt, wo der Quellfluss, der von der Kantquelle zum Nil fließt, und der Fluss, den sie selbst für den längsten Nil-Quellfluss halten, zusammenfließen. Dr. Kants Quellfluss ist sehr viel kleiner als ihr Fluss. Wäre Dr. Kant an dieser Stelle im Dschungel, wo Neil, Cam und Garth jetzt stehen, gewesen, hätte er seinen Irrtum sofort eingesehen. Aber Dr. Kant verließ sich auf das, was die Eingeborenen ihm erzählten, und ist selbst nie bis zu diesem Punkt vorgedrungen. Die tatsächliche Nilquelle liegt fast 10 Kilometer von der Kantquelle entfernt. Für Neil McGregor ist kein Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptung möglich. Das Team um Neil McGregor schlägt sich bis zu dieser Quelle weiter durch. And at points we were only making 200 meters in an hour, because the vegetation was so dense. Manchmal kamen wir nur 200 Meter in der Stunde voran, weil der Dschungel einfach zu dicht war. Wir mussten einen Weg durch den Busch freischneiden und manchmal war das beim besten Willen nicht möglich. Wir mussten über gewaltige Büsche rüberklettern oder unter dem Buschwerk durchkriechen. Wir krochen durch Tunnel, die von Tieren herrührten, nur etwa 75 Zentimeter hoch, durch die Wildschweine sich durch den Dschungel bewegen. Wir kamen nur sehr, sehr langsam voran. Für die letzten 4 oder 5 Kilometer brauchten wir ganze 2 Tage. Als sie schließlich an der Quelle ankommen, verspüren sie vor allem eines. Riesige Erleichterung, dass sie durchgekommen sind, dass es vorbei ist. Große Entdeckerfreude kommt bei ihnen nicht auf. Der Anblick der Quelle des mächtigen, sagenumwobenen Stroms haut einen nicht gerade um. It's just a trickle that comes out of the ground. It's not, as you would expect, a bubbling spring. Es ist nur ein Rieseln, das aus dem Boden tröpfelt. Keineswegs, was man erwarten würde, eine sprudelnde Quelle. Das Wasser sickert aus einem schlammigen Sumpf. Die Stelle ist 9,8 Kilometer von der Quelle entfernt, die Dr. Kant 1898 als Nilquelle erklärt hat. Bis die neuen Erkenntnisse über die Quelle und die Länge des mächtigsten Stroms der Erde allgemein anerkannt werden, man sie in Büchern nachlesen und auf Landkarten verzeichnet findet, wird noch viel Zeit vergehen. Noch ist unklar, ob alle Welt seine Sicht der Dinge über die tatsächliche Nilquelle teilen wird. Der Nil hat zu viele Zuflüsse. Es ist sehr schwer festzulegen, welches der letztendliche Quellfluss ist. Aber noch hat kein Wissenschaftler die neuen Forschungsergebnisse widerlegt. MacGregor hat eine staunenswerte Leistung erbracht und überall große Anerkennung geerntet. Er muss allerdings auch damit leben, dass ein Mensch, der der Expedition in einer schweren Notlage zur Hilfe eilte, ums Leben kam. Und manchmal fällt ihm das nicht leicht. Livingstons letzten Wunsch für das versklavte Afrika, der auch als Inschrift auf seinem Grabstein steht, den trägt auch Neil MacGregor im Herzen. Alles, was ich in meiner Einsamkeit sagen kann, ist dies. Möge der reiche Segen des Himmels über jeden kommen, ob Amerikaner, Engländer, Türke, der diese offene Wunde der Welt zu heilen bemüht ist. Auf Wiederhören bei Audible.